Das Ende der Jesuitenmacht von Erich Ludendorff. Der Orden ist starr und in seinen Zielen unabänderlich. Der Christus quasi Präsens, der Gott, der immerwährend unfehlbare Jesuitengeneral, muss nach seinem Geheimdogma handeln, muss als jesuitisch dressierter Leichnam sein Reich, das Reich Christi auf Erden errichten, gleichzeitig aber zwangsläufig alles Leben in diesem Reiche vernichten. Vergleichbar ist solch ein Reich mit dem Getriebe einer großen Maschine, die in ihren Triebwerken, den Staaten und Völkern, bis zu ihren kleinsten Teilchen, den einzelnen Menschen, einförmig gestaltet ist und gleichmäßig Tag für Tag, ja Jahr für Jahr eintönig arbeitet. Eine solche Maschine muss eines Tages stillstehen, weil die Maschinenteilchen, die Menschen, absterben oder, wenn es etwa einem einzigen, frei gebliebenen Menschen einfällt, ein Kieselsteinchen in das Getriebe zu werfen, was die Maschine in Gang hält. Doch die Leichname Loyolas sehen dies nicht voraus und müssen zwangsläufig auf das blöde Ziel des Ordens hinarbeiten. Bei dem furchtbaren und triebmäßigen Fördern dieses künstlichen Weltreiches steht der Jesuitengeneral unsichtbar und anonym, so wie es sein Geheimdogma verlangt, im Schatten des römischen Papstes. Durch ihn formt er den Glauben, die Wissenschaft und den Lehrplan der Schule so, wie das zur Knebelung freien Geistes und für die Dressur des Menschen zu dem jesuitischen Kollektivmenschen nötig ist. Unfehlbar ist der römische Papst bei Erledigung dieser Aufgabe, denn der Mensch soll an diesen Erziehungsmitteln ebenso wenig rütteln dürfen wie der Jesuit an dem Wesen seines Ordens. Der Jesuitengeneral will dabei ganz sicher gehen. Die römisch-katholische Aufzucht reicht ihm nicht aus. Er will deshalb die Dressur der Menschen nach seinem Drill und mit seinen eigenen Kriegern durchführen, die nur an seine Befehle gebunden sind. Beides, der von ihm befohlene Glaube und die von ihm geleitete Dressur, ist für das Entstehen des Kollektivmenschen, der allein als Maschinenteilchen, als Bürger des jesuitischen Weltreiches zuverlässig ist, Erfordernis. Aber der Jesuitengeneral hält dies Ergebnis selbst nur für gesichert, wenn der Mensch von frühester Kindheit an dem Elternhause entrissen, in Drillanstalten abgeliefert wird. Er fühlt, dass die als Erbgut eingeborenen Lebenskräfte ihm Feind und Gefahr sind, so muss die Zerstörung des Artbewusstseins und der Rasseneinheit die Wirkung der Dressur ergänzen. Auch die Leiter der Völker und Staaten im jesuitischen Weltreich müssen solche armseligen, dressierten Kollektivmenschen sein. Hatte der Jesuitengeneral einst versucht, durch absolut herrschende Könige und Fürsten, die durch ihre Beichtväter in Bann gehalten wurden, aber immerhin zumindest noch an ihre eigene Hausmacht dachten, zu regieren, so will er jetzt bequemer arbeiten und den Staaten und Völkern Diktatoren mit oder ohne Schattenkönige geben, heute diesen, morgen jenen, der nichts auf dieser Erde besitzt, außer dem, was er ihm gibt und womit er ihn sicher kettet. So will heute der Jesuitengeneral die indirekte, das heißt mittelbare Gewalt auf die Staaten und Völker, die er kündet, ausüben. Er fühlt, dass Stolz, Freiheit und Selbstständigkeit des Einzelnen ihm Feind und Gefahr sind, darum ist für ihn nur eine Gewaltherrschaft über Volk und Staat denkbar und darum müssen seine schön uniformierten Feldwebel, die Diktatoren, die Sklavenhalterpeitsche über die Völker schwingen und jede Lebensregung durch ein sinnvolles Spitzelsystem erkunden, um sie mit Gewalt zu unterdrücken oder sie in gleicher Gewalttätigkeit in seinen Dienst zu stellen und abzulenken. Auch die Wirtschaft ist dem Jesuitengeneral nur Mittel zur Knechtung der Menschen. Er will sie deshalb uneingeschränkt und unfehlbar leiten, alle Güter, alle Zahlungsmittel und alle Arbeitskraft an sich reißen und den Kollektivmenschen für sich nach streng befohlenem Maße und streng befohlener Einteilung arbeiten lassen. Er fühlt, dass alle schöpferischen Kräfte, jede arbeitsfreudige Leistung, sei es, dass sie Geisteswerke oder dass sie Handwerke hervorbringen, ihm Feind und Gefahr sind. Darum soll Kunst, Wissenschaft und alles freie Schaffen ebenso geknechtet werden wie alle Arbeit des Handarbeiters. Soziale Wohltaten für die Faulen, Unmöglichkeit des Aufstiegs für die Tüchtigen sollen Arbeitsfreude lähmen. Ein Sklavenstaat wie der Schwarze Zwinger und der Staat der Roten Christen in Paraguay soll das Weltreich des Jesuitengenerals sein. Aber ganz wie dort sollen die durch Dressur verdummten und versklavten Völker ihr furchtbares Los nicht erkennen und nicht mehr ersehnen, die Sklaverei abzuschütteln. Bequemlichkeit und flache Belustigung sollen ihnen freies Leben vortäuschen. Dies grauenvolle Ziel ist das gleiche, was Millionen Menschen als Plan des Weltleihkapitals vorgeführt bekommen. Der Jesuitengeneral will mit dem Weltleihkapital das für sich von oben verwirklichen, was er und seine verbündeten Widerpartner, die Juden und Freimaurer, unter Ausnutzung der Ahnungslosigkeit der Kommunisten und Sozialisten im nationalen und internationalen Gewande und des überlisteten jesuitischen Kriegsheeres auch von unten durchzuführen erstreben. Immer hat der Jesuitengeneral mehrere Eisen im Feuer, um sein Weltherrschaftsziel zu erreichen. In allen Völkern wird fieberhaft offen und geheim auf allen Gebieten an der Verwirklichung desselben gearbeitet, um es noch vor dem Erwachen der Völker zu erreichen. Unterschiedlich ist der Grad des in den einzelnen Ländern Erreichten, verschieden sind auch die angewandten Mittel, die dazu führten, wenn diese sich auch alle in der völligen Hemmungslosigkeit gleichen, die vor nichts zurückschreckt, wenn es dem Erreichen des Zieles gilt. Gestern wurden die Ketzer mit Feuer und Schwerter auszurotten versucht. Heute wird überall dem friedlichen Ausgleich zwischen den christlichen Bekenntnissen das Wort gesprochen, nachdem die russisch-orthodoxe Kirche blutig vernichtet wurde, die anglikanische jesuitisch durchsetzt ist und die protestantische immer mehr unter jesuitischen und freimaurerischen Einflüssen an Widerstandskraft einbüßt. In Deutschland werden sogar die Protestanten von den Jesuiten-Sendlingen zum Kampf unter der Fahne des Kreuzes gegen die deutschgläubigen Heiden aufgerufen, die den Jesuiten die gefährlichsten Gegner sind, um, so hofft der Jesuitengeneral, erst die Heiden mit Hilfe der Ketzer und dann erst diese selbst zu vernichten. Weite protestantische Kreise folgen unaufgeklärt und gutgläubig diesem Kampfrufe und den jesuitischen Friedensschalmeien. So die große protestantische Bewegung unter Nathan Söderblom, dem bekannten Bischof von Uppsala. Statt aus der Geschichte zu lernen und sich daran zu erinnern, dass es von römisch-katholischer und besonders von jesuitischer Seite nur den ewigen Kampf gegen die Ketzer geben kann. Auch wird ihren Geistlichen gesagt, sie dürften Rom nicht widerstreben, um das Christentum zu retten, und viele Geistliche folgen diesem verräterischen Zuspruch. So verworren ist das Denken vieler Protestanten, so sehr hat sich der Jesuit bereits in die protestantische Kirche eingeschlichen. Ist er gestern mit dem glaubenslosen internationalen Marxisten gegangen, hat er den religionszerstörenden Bolschewisten begünstigt, um mit ihrer Hilfe Staat und Religion Andersgläubiger zu zerstören, wie in und nach dem Weltkriege? So sammelt er heute, ich spreche von Deutschland, unter der Fahne des Kreuzes für seinen Kampf für das Kreuz Männer, denen gesagt ist, dass der Kampf gegen den Marxismus die Freiheit des Volkes bringen wird. Hat er gestern bei der Entwaffnung der Deutschen mitgewirkt, so sammelt er heute die gleichen Deutschen unter der Fahne des Kreuzes, um für das Schwert zu kämpfen.